Ich habe keine Angst. Ich hätte nie gedacht, dass ich gerade hier und durch dich alle Hoffnung wiederbekommen würde.« Gemorks Augen glühten wie zwei schmale grüne Monde. »Zur Hoffnung hast du keinen Anlass, Söhnchen, was auch immer du vorhaben magst. Wenn du in der Menschenwelt erscheinst, dann bist du nicht mehr, was du hier bist. Das ist gerade das Geheimnis, das niemand in Phantasien wissen kann.« »Was bin ich dort?« »Wofür hältst du mich, Söhnchen? Für deinen Freund? Sieh dich vor. Ich vertreibe mir nur die Zeit mit dir, und du kannst jetzt noch nicht einmal weggehen. Ich halte dich mit deiner Hoffnung fest, aber während ich rede, schließt sich das Nichts von allen Seiten um die Spukstadt, und bald wird es keinen Ausgang mehr geben. Dann bist du verloren. Wenn du mir zuhörst, hast du dich schon entschieden. Aber noch kannst du fliehen. Sag mir das Geheimnis. Was bin ich dort? Hast du das Nichts gesehen, Söhnchen? Ja, viele Male. Wie sieht es aus? Als ob man blind ist. Nun gut. Und wenn ihr da hineingeraten seid, dann haftet es euch an, das Nichts. Ihr seid wie eine ansteckende Krankheit, durch die die Menschen blind werden, so dass sie Schein und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können. Weißt du, wie man euch dort nennt? Nein. Lügen.